Ich habe zwar nichts geschrieben, aber ich bin da. Jo. Das heißt, Aufnahme haben wir. Wir haben eine. Du magst auch eine Bauer? Ein Traum. Die Aufnahmelichter leuchten. Perfektomato, dann können wir direkt ansteigen. Es ist Punkt 21 Uhr und ich begrüße alle Anwesenden und Aufnahmehörenden ganz herzlich zur WUFO-Sprechstunde am 7. Dezember. Ich hoffe, ihr habt alle vom Nikolaus was Liebes bekommen. Und mit dieser impliziten Frage gebe ich sofort weiter an den Bundesvorstand, namentlich Sekor. Ja, Mensch, gestern war Nikolaus. Es gab tatsächlich das eine oder andere kleine Geschenk, inklusive einem Nikolaus-Päckchen von der Therme, in der wir gestern Nachmittag waren. Also alles im grünen Bereich. Aber ich habe ein anderes Thema, von dem ich gerne ein bisschen was erzählen wollte. Wir haben die Basis gefragt. Wir sind so unverschämt gewesen und haben letzte Woche, wie bereits am Montag angekündigt, eine kleine Umfrage unter allen Mitgliedern in die Wege geleitet. Marc war so freundlich und hat das maßgeblich umgesetzt. Ich musste nur ein bisschen über den Text nachdenken, den Marc gebaut hat. Also das war für mich eigentlich relativ chillig. Die Frage war, wollen wir Geld verkaufen? Der Hintergrund der Aktion vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir verlieren eine ganze Menge an Parteienfinanzierung, weil wir die möglichen Umsätze nicht erreichen. Und deswegen ist die Überlegung gewesen, ein ähnliches Konzept wie die Partei zu initiieren, also Geldscheine mit Postkarten gebündelt als kleines Paket zu verschicken. Der Geldschein wäre ein 100-Euro-Schein gewesen. Wir hätten 105 Euro genommen. Damit hätten wir das Problem, dass man uns unterstellen könnte, dass wir keine Gewinnerzielungsabsicht haben, wie es der Partei mit der zweiten Aktion 80 für 100 passiert ist, nicht gehabt. Also wir hatten uns so ein bisschen was überlegt, was man tun könnte, um die Parteienfinanzierung da abzugreifen. Ganz klar, das System zu hacken ist etwas, was Piraten tun dürfen. Das Ganze hätte auch noch eine politische Komponente gehabt. Wir hätten tatsächlich darstellen können, dass Bargeld ein Schutz vor Überwachung ist, weil sich eben Online-Zahlungen, Kreditkartenzahlungen und Banküberweisungen wunderbar einfach und tagtäglich praktiziert überwachen lassen, während hingegen der Wechsel von Scheinen von einer Hand zur anderen eben nicht. Also ein Stück Freiheit zu verkaufen wäre durchaus auch etwas gewesen, was wir als Partei hätten machen können. Aber es gab eben auch die Argumente dagegen. Das eine ist, dass am Freitag der Bundestag darüber debattiert hat, die entsprechende gesetzliche Grundlage zu verändern, sodass uns am Ende dadurch das Wasser abgegraben worden wäre, also in dem Fall die Kohle. Das andere ist, dass Nachmachen einer Aktion nur bedingt witzig ist. Ist wohl richtig, ist also nicht der optimale Zug, besser wäre. Uns würde noch was viel Genialeres einfallen, aber ich habe da schon mehrfach viele Leute gefragt und bislang keine wirklich guten Ideen dabei bekommen. Okay, also wir haben die Entscheidung nicht alleine fällen wollen und haben uns deswegen zu dieser Umfrage entschieden. Die Basis zu fragen, glaube ich, ist in der Piratenpartei ein sehr legitimes Mittel. Ich hatte an dieser Stelle überlegt, aus der einen oder anderen Mail zu zitieren, die wir auf unsere Umfrage hin die letzten zwei Tage bekommen haben. Es waren da sehr konstruktive Nachfragen dabei, es waren kritische Nachfragen dabei und ihr könnt es euch vorstellen, es war auch unglaublich dummes Zeug dabei. Aber ich habe kurz mit Marc vorhin telefoniert und wir waren uns einig, es ist es nicht wert, denen dieses Podium hier zu bieten. Ich habe bereits meine Lebenszeit verschwendet, als ich den Bullshit von denen angelesen habe. Ich möchte nicht auch noch eure Lebenszeit damit verschwenden, euch aus diesem Bullshit vorzulesen. Okay, also das war so ein bisschen die Geschichte zur Umfrage. Merci, Marc, für die Hilfe. Wir haben uns dann im Bufo noch mal ganz kurz darüber unterhalten, ob wir die Umfrage wirklich machen wollen, weil die gesetzliche Regelung ja da schon ziemlich klar dagegen spricht, haben uns aber dann für die Umfrage entschieden, weil, wie gesagt, Basisfragen cool ist. Und ja, und jetzt haben wir ein Ergebnis. Und damit und damit verlässt mich mein Know-how, weil ja, okay, also, wir haben ein Ergebnis. Wir haben 14.509 Mitglieder der Piratenpartei gefragt. Zugegeben, wir unterscheiden nicht zwischen Mitgliedern, stimmberechtigten Mitgliedern und zahlenden Mitgliedern, sondern wir haben alle gefragt. Wir haben fast 2.500 Antworten bekommen. Das, glaube ich, ist durchaus eine genügend große Basis an Mitgliedern, die uns ihre Meinung dazu kundgetan haben. Und wir haben 5% der Leute, die die Umfrage zwar geöffnet, aber nicht beantwortet, also nicht geschlossen haben. Wir haben fast 4% der Mitglieder, die keine Antwort angekreuzt haben, also quasi ist ihnen egal. Und dann hatten wir fast 30% der Mitglieder, die gesagt haben, ja, wir finden die Umfrage gut. Und, man höre und staune, 61,55% der Mitglieder waren der Meinung, dass wir die die Aktion Verkaufen Kohle nicht durchziehen sollen. Wir, glaube ich, sind uns im Bundesvorstand einig, das ist ein klares Zeichen. Das heißt, die Mehrheit der Basis sieht das genauso wie wir inzwischen. Es macht keinen Sinn, die Aktion noch durchzuführen. Trotz dessen, glaube ich, war es richtig, die Frage zu stellen, weil wir eben im Vorfeld immer wieder danach gefragt wurden, warum wir das nicht machen. Jetzt haben wir etwas, worauf wir verweisen können, und das ist das Ergebnis dieser Umfrage. Und bevor jetzt die erste Kritik kommt, die Umfrage sei nicht wissenschaftlich repräsentativ oder sonst irgendwas, ja, verklagt mich. Das war's erstmal an dieser Stelle. Später habe ich noch ein zweites Thema, aber das machen wir dann separat. Okay, die Ankündigung merke ich mir. Ansonsten gebe ich erstmal an den Marc und die Hermi weiter, da ich auch noch niemanden am Saalmikro sehe. Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich habe diese Umfrage mehr oder weniger im Lime-Server angelegt und dann auch die Einladungen fertig gemacht und verschickt. Gleich ganz kurz, die ging nur an die, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt hatten und Umfragen auf Ja hatten, aber das sind ja mittlerweile relativ viele, die explizit mitgeteilt haben, dass sie keine Umfragen haben wollen, haben wir entsprechend natürlich herausgelassen. Und ja, ansonsten, das Ergebnis werden wir dann vermutlich im Vorstandsportal noch veröffentlichen. Dann habt ihr alle Zahlen ganz genau zur Verfügung. Ja, damit wäre zur Umfrage wahrscheinlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Seid ihr noch einmal bei dieser Sache mit, was wir getan haben, oder sind wir da schon weiter? Nein, eigentlich schon noch. Also, was wir getan haben, wenn du das, wenn du möchtest. Ah, okay, ja, ich bin eine Minute zu spät gekommen, bitte verzeiht. Ja, genau, wie gesagt, ja, Umfrage wurde schon alles gesagt. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele Dinge für die Marina Kassel organisiert und vorbereitet, damit ganz tolle Dinge geschehen am Wochenende. Hey, was ist mit der Umfrage? Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Keine Sorge, ich hätte jetzt einfach nur noch schnell Hermi ausreden lassen und dann die Leute drangenommen. Aber als ich sagte, der Rest des Bundesvorstands möge kurz, da war noch niemand am Mikro. So, also Hermi, hast du noch was? Ansonsten geben wir direkt weiter an Danemort. Bitte direkt weiter. Ja, okay. Also ich finde es gut, dass ihr diese Umfrage so gemacht habt. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das Ergebnis auch gefällt, sondern dass wir als Mitmachpartei und mit basisdemokratischem Anspruch solche Umfragen halt zu einer einfachen Ja-Nein-Frage wunderbar machen können. Die Beteiligung und das Ergebnis in der Eindeutigkeit sind für mich auch ziemlich klar. Also da kann man jetzt nicht argumentieren. Man hätte argumentieren können bei einer geringeren Beteiligung, dass es vielleicht nicht repräsentativ ist. Oder wenn das Ergebnis 49-51 gewesen wäre. Aber bei der Beteiligung, mit dem Ergebnis, denke ich mal, dass es eindeutig ist. Und vielen Dank, dass ihr diese Umfrage gemacht habt. Das war's. Vielen Dank für das Lob. Gut, und der Ride of Pali auch noch. Mich würde nur mal kurz interessieren, welche Summe wolltet ihr denn damit einspielen? So viel wie geht. Wir hatten das so kalkuliert, wir hätten die 100-Euro-Scheine für 105 Euro verkauft. Das deckt laut Aussage von die Partei bis auf wenige Cent die Kosten. Also andersrum, es bleiben einige Cent pro Versand übrig. nochmal von vorne. Also, wenn wir einen 100-Euro-Schein plus Porto plus zwei Postkarten für 105 Euro verkaufen, dann bleiben jeweils ein paar Cent übrig. Und deswegen wäre es uns wurscht gewesen, ob an der Aktion dann 1.000 oder 10.000 Leute teilnehmen oder auch nur 100. Es hätte uns nichts gekostet, außer Arbeit. Und die hätten wir natürlich selbstverständlich geleistet. Alles klar, dann gucke ich mal kurz. Aktuell sehe ich niemanden am Mikro. Ich selber überlege noch, ob ich noch eine kluge Frage in den Raum werfen soll und will wie letzte Woche. Wenn wir schon dabei sind, würde ich dann gleich sagen, nee, Sammy ist da. Bitteschön. Ja, ganz kurze Nachfrage. Das mit den paar Cents und so weiter ist schon klar. Aber was wäre, wenn das gegangen wäre und wenn die Leute gesagt hätten, ja, das wollen wir. Was wäre denn dann über die Parteienfinanzierung unter Umständen daran hängen geblieben? Sonst macht man sowas ja nicht. Ja, das war's. Also theoretisch mögliche wäre wohl irgendwie 1,25 oder 1,27 Millionen, glaube ich, gewesen, was rein theoretisch möglich wäre. Ganz so viel. Also im Moment ist die Differenz zwischen unserem Stimmenkonto und unseren Einnahmen, die wir erzielen. Ganz so viel wäre es nicht gewesen, weil sich durch diese Erhöhung dann auch wieder diese absolute Obergrenze verschieben würde. Also wir rechnen mit knapp über einer Million, wäre theoretisch wohl möglich gewesen. Aber wie gesagt, wir glauben selber jetzt nicht mehr dran, wenn diese Legislatur so durchgehen wird, wie es jetzt im Moment vorgesehen ist. Ja, okay, danke. Ich bin aber auch ganz glücklich darüber, dass die Mehrheit gesagt hat, das wollen wir nicht. Denn auf der einen Seite ist es Nachmachen von etwas von einer Satirepartei und wir sind keine Satirepartei. Und auf der anderen Seite finde ich, Ogu, weil die AfD Gold verkauft und da machen wir auch sowas. Dann könnte man sich vielleicht eher was anderes einfallen lassen über einen P-Shop oder dergleichen. Aber da müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Danke. So, dann hat der Christoph Grüner noch eine Frage. Ja, und zwar würde mich mal fragen, gibt es denn auch einen Plan B? Habt ihr euch was anderes überlegt, wie wir unsere Finanzkrise lösen können? Ja, das Ganze ist nicht so einfach. Wir arbeiten da ja an vielen Punkten. Ein großer Punkt wäre beispielsweise offene Mitgliedsbeiträge einzufordern. Da sind wir dabei, den Landesverbänden den zentralen Mahnlauf anzubieten. Da kann Hermin noch vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, die das ja maßgeblich macht. Dann ist eine lange Rede seit Jahren, Reisekostenabrechnungen zu fertigen, wenn auch wenn jemand vorhat, seine Kosten zurückzuspenden, eben um ganz einfach dadurch den Spendenanteil zu erhöhen. Wir predigen den P-Shop. Wir sind an vielen Punkten dran, hier zu versuchen, die Einnahmen zu erhöhen, aber wir können das leider nicht alleine. Okay, dann will ich kurz was dazu sagen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, egal welche Gedanken wir uns gemacht haben, wenn dieser Gesetzesentwurf von CDU, CSU und SPD so durchgeht, dann sind sämtliche Konzepte, die wir uns dieses Jahr überlegt haben, halt irgendwie für den Arsch, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, weil das ja dann rückwirkend für den Rechenschaftsbericht 2015 gelten sollte. Das heißt, innerhalb von nicht mal einer Woche, ich glaube, ich habe am Donnerstag davon erfahren, und innerhalb von 4 Tagen jetzt irgendwie plötzlich mit einem grandiosen Masterplan B um die Ecke zu kommen, ist halt so ein bisschen schwierig. Zum Thema Mahnlauf, ja, wir haben einige Landesverbände, es sind noch nicht alle, die dabei mitmachen. Das heißt, es werden in regelmäßigen Abständen per E-Mail Zahlungserinnerungen an die Mitglieder verschickt und der aktuelle Stand, was das so insgesamt gebracht hat bei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 teilnehmenden Landesverbänden sind im Moment 73.000 Euro, also 1.688 Mitgliedsbeiträge von 1.010 Zahlern. Aber jetzt außer wir pressen Geld aus unseren Mitgliedern, gibt's keine Ideen. Hast du denn eine Idee? Naja, es war mal Rede von, ich weiß es den Fachbegriff nicht, diese parteieigenen Betriebe, parteinahe Stiftungen und Ähnliches. Dann lass mich kurz die Punkte klären. Parteinahe Stiftung bedeutet, wir bekommen Geld für eine Stiftung, die uns nur parteinah und eben nicht zugeordnet oder direkt zugeordnet sein darf. Die muss also ein Eigenleben führen und dieses Geld bekämen wir dann, wenn wir eine Bundestagsfraktion haben. Haben wir also nicht. Was war das andere? Der Geschäftsbetrieb. Den haben wir. Das ist das, was wir über den PESHOP realisieren. Der soll Umsätze machen und soll Gewinne erwirtschaften. Aber wie Hermi gerade ausgeführt hat, kann es uns passieren, dass auch das wegbricht. Das heißt also, so einfach ist das nicht. Also ja, wir denken drüber nach. Und ja, wir investieren verdammt viel Zeit und Energie, alle möglichen Ideen, Konzepte und Vorschläge zu diskutieren. Aber nee, wir haben im Augenblick tatsächlich nichts, was zündend ist und was so einfach sein könnte, wie wir machen mal ein Pad auf und dann kommt die Kohle. Aber wenn jemandem was einfällt, hey, wir sind da für alles dankbar. Es gibt übrigens im P-Shop sehr, sehr schöne Piratenspendendosen mit entsprechendem Plombendraht. Und es gibt jede Menge Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Also das wäre doch eine ganz tolle Gelegenheit, loszuziehen, Glühwein zu trinken, ein paar Flyer zu verteilen und mit der Spendendose rumzulaufen. Nur mal so als Anmerkung. So, der Ride of Parley. Frage an Marc, gibt es für die Spende von Reisekosten eine Untergrenze, wo das sozusagen keinen Sinn mehr macht? Also ich bin jetzt auch kein Schatzmeister, aber meines Wissens nicht. Wenn du Reisekosten spendest an sich, dann ist es eine Aufwandsverzichtsspende, die rein praktisch müsste man einen gewissen Buchungsaufwand da dagegen rechnen, aber genau das meine ich sowas. Ja, spendet bitte keine Cent. Aber wie gesagt, ansonsten macht es eigentlich, ja, würde ich empfehlen, jeden möglichen Aufwand zu spenden oder Quatsch abzurechnen und zu spenden, wenn er den quasi nicht erstattet haben wollt. Das Problem ist halt, wenn es wirklich tatsächlich nur ein paar Cent sind, dann hast du irgendwann den Punkt, dass du damit den Rechenschaftsbericht aufbläst, der ja bearbeitet und verarbeitet werden muss. Damit ist dann nichts mehr gewonnen. Aber wenn es 5 oder 10 Euro sind, dann sind es 5 oder 10 Euro und die helfen. So, netter PC. Detlef, dich hört man nicht? Ja, aber jetzt, ne? Perfekt. Als Schatzmeister muss ich dazu sagen, wir sind natürlich froh über jeden 5 Euro Reisekostenabrechnung Rückspende. Und wenn das von einer Person kommt und die macht zum Beispiel übers Jahr gesehen 10 solche Reisekostenabrechnungen, selbst wenn es dann 4 Euro, 6 Euro, 8 Euro sind, wir als Schatzmeister nehmen dann ein Sammelformular und dann hat derjenige auch eine Spende von 50 Euro dann gespendet. Und wir nehmen gerne die Arbeit in Kauf. Macht es, wir brauchen das. Okay, so, jetzt habe ich hier keine Redebeiträge und Wortbeiträge mehr zum Thema und erinnere mich noch genau daran, dass Secor der Meinung war, oder er sagte, er hat angekündigt so, dass er noch ein zweites Thema hat für heute Abend. Dobri? Ja? Okay, sorry, war plötzlich still, ich habe nichts mehr gehört. Ich wollte dir nur das Wort erteilen, weil du ja angekündigt hattest, du hättest noch ein zweites Thema. Einer von uns beiden, glaube ich, hört den anderen gerade nicht ordentlich, oder? Also ich höre dich zwischendurch reden, ganz klar und ganz deutlich, und dann sagst du wieder nichts mehr. So, jetzt nochmal der Versuch. Du hattest noch ein zweites Thema, bitte. Ich habe jetzt das Wort zweites Thema von dir verstanden. Ich habe tatsächlich noch ein zweites Thema. Also Wow, jetzt war ich kurz doppelt hier. Marc, kannst du mir mal bestätigen, ob ich zu hören bin? Also ich höre dich. Okay, das klingt dann schon mal positiv. Also, Dann gehe ich mal davon aus, dass ich tatsächlich zu hören bin und nur Joffreys Leitung gerade ein bisschen schlecht ist. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Und zwar habe ich heute gelesen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland verklagt hat, weil ein Journalist eben Russland Russland, nochmal, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heute Russland verurteilt, weil ein Journalist gegen Russland, ein Journalist aus Russland eben gegen Russland geklagt hat, wegen der Bedrohung durch die Überwachung. Daraufhin habe ich einen Tweet abgesetzt, der wie folgt lautet. Haben. Jetzt ist irgendwie Ruhe. Hallo? Also, es war gerade ganz gut und dann am Schluss, glaube ich, ein bisschen mager. Also, letzte Standort, du hast einen Tweet abgesetzt. Genau, und der Tweet war folgender: Wir sollten vielleicht wirklich nicht über Putins Überwachungsstaat oder Chinas Netzpolitik herziehen, solange wir diese GroKo haben. So ein Tweet ist bei mir normalerweise ein Moment lang drüber nachdenken, ob es irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Wenn nicht, dann geht er los. Jetzt hat Netzpolitik auf den Tweet geantwortet mit, Seko, ist das dein Ernst? Und dann habe ich darüber einen Moment lang nachgedacht. Und meine Überlegung zu dem Punkt ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Aber ich wüsste gerne die Meinung der Leute, die hier sind. Ist es tatsächlich vergleichbar oder ist es völliger Bullshit, weil wir leben ja in einer Demokratie. Bei uns kann man ja alles anders haben und die GroKo, die macht ja nur in Sicherheit oder so. Also was ist eure Einschätzung? Ist der Tweet Bullshit oder ist es tatsächlich etwas, was so weit und so sehr an den Haaren herbei nicht hergezogen ist? Das wäre der Punkt, an dem irgendjemand etwas sagen müsste. Ich suche mal kurz den Tweet raus und gebe ich dir von mir auf jeden Fall schon mal Feedback. Also, solange Joffrey sucht, ich glaube, dass es vielleicht im Moment ein bisschen überzogen ist, aber lass mal in Deutschland irgendeine Art von Anschlag passieren. Dann glaube ich, sieht die Ausnutzung der Überwachungsmöglichkeiten ganz schnell ganz anders aus und da gilt halt, werdet den Anfängen. So, Roter Korsar, dann Christoph Grüner, dann Michael Ebner. Dann sage ich noch kurz was, wenn ich gerade noch das Gefühl habe, dass nicht alles gesagt wurde von jedem. Ja, also ich nehme Twitter nicht ernst genug. Insofern ist das einfach so einer der rausgehauenen Sätze, der ganz bestimmt nicht richtig falsch ist, aber zu einer ernsthaften Diskussion trägt das natürlich auch gar nichts bei. Ich finde es inhaltlich nicht verkehrt, weil was bei uns momentan läuft, ist nicht anders wie das, was in Russland oder China gemacht wird. Alleine die Tatsache, dass Netzpolitik nicht gesagt wird, ob sie überwacht werden, mit der Begründung, man würde damit befreundete ausländische Nachrichtendienste Bedrängnis bringen. Das zeigt doch, dass gemacht wird, dass illegal gemacht wird. Und ich wüsste jetzt nicht, wo da der Unterschied zu Russland oder China sein soll. So, dann, das war jetzt knapp. Sammy, dann Blub. Ich nehme mal an, dass die anderen beiden Wortmeldungen wieder zurückgezogen sind. Ja, ganz kurz. Ich hatte mir den Tweet heute gesehen, habe ihn in Ordnung gefunden, habe ihn mir jetzt eben nochmal angeguckt. Und es geht so eindeutig gegen Überwachungsstaat bzw. Netzpolitik, dass es unsere GroKo da tatsächlich trifft. Und ich finde den Tweet völlig in Ordnung. Ausnahmsweise mal. So, dann blub. Ja, ich meine, es ist ein Tweet. So, das ist der erste und dann halt einfach so eine Gegenfrage, ist es denn ernst? Fragezeichen. ja, wieso, wie seht ihr das oder so, einfach so dieses halt Gegenkotzen, aber auch andererseits, es kommt auch von Netzpolitik und diesen eh seit über fast 2 Jahren nicht mehr so gut auf uns zu sprechen, ist in Ordnung. Der Unterschied zwischen einem Überwachungsstaat, wie in Deutschland fährt, im Vergleich zu Russland und China ist, dass du da als ungeliebter Journalist eventuell dann mal eine Kugel in den Kopf hast, entweder nach dem Schauprozess oder weil der lokale Mafia-Pate bei dir vorbeischaut. Das ist, denke ich, schon nochmal ein großer Unterschied zu Deutschland. Bei uns sind die Repressalien vielleicht so ein paar Nummern subtiler, oder es wird halt mit einer Hausdurchsuchung geantwortet, auf die dann am Ende keiner Verantwortung übernehmen will. Aber so die richtig harten, reellen Konsequenzen, die gibt's bei uns halt nicht. Da denke ich, könnte man nochmal so einen Schnitt ziehen. Aber grundsätzlich von der Überwachung, denke ich, können wir stolz drauf sein, dass wir es auch mit China und Russland aufnehmen können, ja. Ja, okay. Also, okay. Ich sag mal nochmal kurz, ich finde, der große Unterschied ist der, dass der Tweet ganz explizit sich nicht auf Menschenrechtssituationen bezieht, was natürlich damit in einer gewissen Verbindung steht, sondern auf Überwachungsmaßnahmen und und auch technische Möglichkeiten. Und in der Hinsicht halte ich ihn sowohl für richtig als auch für erstmal unkritisch. Hätte man jetzt gesagt, irgendwie man hat hier ebenso das Risiko oder die Chance, auf einmal irgendwie als Leiche aufzuwachen, als politisch unliebsamer, wäre das vermutlich eher überspitzt gewesen. Aber so wie er ist, finde ich ihn durchaus vertretbar. Hätte ich den gesehen, hätte ich den vermutlich auch retweetet. So, Christoph Grüner, dann Right of Parley. Ganz kurz, ich wollte mich entschuldigen, dass ich jetzt ganz kurz weg war. Das war nicht Desinteresse, sondern einfach nur instabile Internetverbindung. Musste mal eine neue Verbindung aufbauen und Mumble neu starten. Deswegen sorry. Jetzt, Christoph. Ja, ich würde dann gerne auch nochmal fragen, Seko, war das dein Ernst? Also ich kann Russland nicht vergleichen. Ich kann aber sehr wohl das Leben in Deutschland mit dem Leben ein großes Stück weit vergleichen. Und ich muss sagen, du lebst in China, in der digitalen Welt, ein bisschen anders. Du hast kein Facebook und kein Twitter, aber dafür hast du WeChat und MyKaido oder so ähnlich heißt der Kram. Also die haben halt eigene soziale Netze und versuchen sich vor dem Einfluss sozialer Netzwerke aus dem Westen abzuschirmen. Natürlich da schon ein bisschen stranger, was die Korrektur unliebsamer Inhalte betrifft, aber eben nur ein Stück. Und das Problem, das ich sehe, ist ja nicht die Tatsache zu wissen, dass man überwacht wird, sondern die Angst, dass es sein könnte. Und das unterscheidet sich im Leben in der digitalen Welt in China von dem hier in Deutschland nach meinem Gefühl nicht. Also das ist das Gleiche. Und demzufolge, ja, ich denke schon, dass man das tatsächlich vergleichen kann für die Netzbewohner. Ist es inzwischen wurscht, die Regierung, die permanent weitere Überwachungsmaßnahmen beschließt, vorher frei wählen darf. Das hilft uns an der Stelle null. Also ja, doch, ich denke, tendenziell eher schon. Right of Parley. Also was ich wohl problematisch halte, ist, dass du gesagt hast, dass du sozusagen ja Russland so lange nicht angehen kannst oder sozusagen ja dann nicht ehrlich wäre, solange das ja hier in Deutschland auch entsprechende Ausmaße hat. Die Stoßrichtung ist halt einfach falsch an der Stelle, sondern es hätte halt so formuliert sein müssen, dass du sagst, genauso wie Russland jetzt im Prinzip da verurteilt worden ist, genauso ein Urteil erwartest du demnächst halt über Deutschland. Verstehst du, was ich meine? Ja, und so hatte ich meinen Tweet auch tatsächlich gemeint. Ich habe einen Tweet vorher, dass Russland eben verurteilt wurde und habe die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass das das Level ist, in dem sie sich bewegt, wenn sie eine Vorratsdatenspeicherung beschließt. Also die Stoßrichtung ist schon die, die du meintest. Zumindest war die gedacht, aber mir ist klar, bei 140 Zeichen ist der Interpretationsspielraum natürlich gewaltig. Naja, es ist halt, wenn du nur den zweiten Tweet dann siehst, so wie es jetzt hier eben auch rüberkam, da geht die Stoßrichtung halt schon verloren. Ja, ist klar. So, der Roni hat noch was. Genau. Also, weiß nicht, ich hoffe, man hört mich. Im Prinzip ist es tatsächlich auch ähnlich, dieses Wir, also ich sage jetzt mal, wir als Piraten sollten auch sehr wohl eben über Russland und China herziehen, so hattest du es ja formuliert, auch wenn wir die GroKo haben. Ich sehe es aktuell jetzt nicht so problematisch, beziehungsweise nicht so drastisch, dass wir hier irgendwie einen Unterdrückerstaat hätten, wie es jetzt in anderen Ländern ist. Aber eben natürlich sollten wir immer auch über andere herziehen dürfen, auch wenn wir jetzt als Staat nicht unbedingt besser sind. Aber ja, gut, ich sehe da jetzt, es ist Twitter. Mehr nicht. Ja, okay. Jo, Christoph, hast du noch was? Sorry, hab bloß vergessen, wieder runterzuhüpfen. Ich hätte was dazu. Ich hätte noch was. Jetzt hat die Hermi zuerst gesagt, dass sie was hat, dann kurz Hermi, dann Blub. Ja, danke. Also ich sehe das jetzt nicht so als Problematik, ob Secor irgendwie einen doofen Tweet rausgehauen hat, sondern ich glaube, es geht ja hier tatsächlich so um die Sache an sich. Sicherlich ist es in der Qualität und auch was die Konsequenzen betrifft, das wurde ja schon gesagt, nicht vergleichbar mit dem, was in China oder in Russland oder in anderen Ländern irgendwie vor sich geht. Aber es gibt ja diese schöne Metapher mit dem Frosch, der in kaltes Wasser gesetzt wird und nicht aus dem Wasser rausspringt, wenn das Wasser langsam zum Kochen gebracht wird, wohingegen er aus dem Wasser springt, wenn er direkt ins heiße Wasser reingesetzt wird. Ich glaube, wir laufen Gefahr, diesen Weg einzuschlagen in diese ganze Überwachungskacke. Natürlich passt das alles nicht in unser Narrativ, dass da sagt, wir sind die Guten und bei uns würde sowas nie passieren und guckt mal nach China, das sind die bösen Unterdrücker, die schlecht zu ihren Menschen sind. Andererseits haben andere Länder natürlich dieselben Narrative und wenn ich mir so Bilder rekapituliere, wie zum Beispiel Stuttgart 21 oder so, dann sind wir nicht allzu weit von so einer Sache entfernt. Die Frage ist einfach nur, wie der gesellschaftliche Druck funktioniert und ob wir noch ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem haben, was wir zum Glück mit dem Bundesverfassungsgericht noch haben. Aber ja, wie gesagt, eine andere Qualität hat es schon. So, dann der Blub, dann der Wickbold, dann die Sammy. Also es ging ja wohl auch darum, dass die Überwachungsmaßnahme, die Telefonüberwachung da grundsätzlich geheim stattfindet. Das heißt, man kriegt es ja nie mit, wenn sie mal stattgefunden hat. Und in Deutschland ist es ja so, wenn man eine TK-Maßnahme überlegt, irgendwann kriegt man mal Post und da steht dann drin, hey, pass mal auf, wir haben dich überwacht und zwar auf folgenden Wegen und das haben wir von dir aufgenommen und jetzt wird's gelöscht oder auch nicht. Bloß, das kommt dann halt nach Monaten, eventuell erst nach einem Jahr oder länger. Das heißt, in diesem Zeitraum erfahre ich das nicht. Ja, ich erfahre es eventuell am ehesten noch, wenn ich in dem Zeitraum irgendwie aus Versehen irgendwie meinen Provider wechseln will. Dann kann es sein, dass der Provider sagt, so, hey, pass mal auf, ich kann nicht eigentlich, hier stimmt irgendwas nicht. Also der Mobilfunkprovider weiß zum Beispiel, ob der Anschluss markiert ist, dass man den doch bitte nie abschalten soll. Also es gibt auch immer das Gerücht, hey, wenn du weißt, dass dein Anschluss markiert ist zur Überwachung, brauchst du deine Telefonrechnung nicht bezahlen, du wirst weiter telefonieren können, weil der Anschluss wird nicht abgeschaltet. Das heißt eigentlich, also so weit, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass man es halt da halt nie erfährt und bei uns irgendwann, aber auch mit einer derartigen Verzögerung und die Daten sind dann auch für so viele Personen auch sind so viele zugriffsberechtigt, dass die Situation jetzt nicht viel schäbiger ist, zumindest was die Telekommunikationsüberwachung angeht, der Vergleich Deutschland zu Russland. China würde ich da rausnehmen, weil die können ja auch proaktiv zum Beispiel eine Vollzensur durchführen, auch auf bestimmte Begriffe durch alle Netzwerke und Webseiten hinweg. Das ist nochmal schon auf einem anderen Niveau. Die Chinesen haben halt auch vielleicht mehr Geld als die Russen. Darf ich kurz was dazu sagen? Also ja, du hast recht, die Chinesen haben tatsächlich wesentlich mehr Kohle als die Russen. Möglicherweise ist da auch schon alleine deswegen gravierender Unterschied. Aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, in Deutschland erfährt man es, wenn man überwacht wird. Das glauben wir, aber sicher wissen wir es nicht. Und wir wissen beispielsweise aus der Berichterstattung und aus den Enthüllungen des NSA-Untersuchungsausschusses, dass wir eben nicht sicher sein können, dass alles da gemacht eben auch tatsächlich legal ist und unseren rechtsstaatlichen Erwartungen und Regeln entspricht. Und wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, ja, dann ist das theoretische Recht, darüber informiert zu werden, wenn eine Überwachungsmaßnahme gegen mich stattgefunden hat, salopp gesagt, für den Arsch, weil es ist halt nur ein theoretisches Recht, also nur bedingt Anwendung findet. Deswegen, glaube ich, kann man das Argument schon entkräften. Aber ansonsten stimme ich dir erstmal zu. So, dann jetzt glaube ich die Sami und andersrum, der Wigbold, dann die Sami, dann der Roni, dann der Bastian. Ja, danke. Also ich frage mich nur, also ich kriege das jetzt das erste Mal mit, ich will das jetzt auch gar nicht eskalieren, ich frage mich nur, ob das sehr diplomatisch ist oder beziehungsweise vernünftig, wenn ich so eine Relativierung herstelle, beziehungsweise eine Relation und dadurch eine Relativierung. Ja, also letztendlich würde ich doch bitte, sage ich mal, politische Forderungen an unser Rechtssystem knüpfen, statt sie mit irgendwelchen Unrechtssystemen in Relation zu setzen, um sogar noch dann entsprechend Argumente dazu liefern, wieso man das macht. Ja, also um da sogar die Argumente für die politischen Gegner vergleichbar und angleichbar zu machen. Also ich halte es einfach für eine rhetorische, schwierige Sache, solche Relationen herzustellen. Also ihr seid genauso böse wie die UdSSR oder wie China, ja. Und ja, wenn man dann sagt, na gut, sind wir eben so böse, wir haben auch die gleichen Probleme, ja, dann steht man ziemlich im Dunkeln. Also man muss halt auch irgendwie die Relation zu unserem Rechtssystem herstellen und unserem Grundgesetz, ja, und diese Forderungen aufrechterhalten, auch immer mit Bezug auf das Grundgesetz. Also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwelche Bösewichte herauszuziehen, die noch böser sind als die anderen, ja, und dann auf die zu zeigen und sagen, guck mal, wollt ihr genauso böse sein wie die? Ja, also wenn dann jemand sagt, ja, ist die politische Forderung oder ist das sowieso alles in Luft aufgegangen? Ja. Also von daher frage ich mich, ob das insgesamt eine günstige Rhetorik ist, sowas einfach nur, unabhängig erstmal vom Inhalt. Gut, dann die Sammy. Ja, ich frage mich jetzt allen Ernstes, was wir hier eigentlich tun. Wir reden jetzt eine ganze Weile schon über einen Tweet von Secor. Über einen Tweet und da wird einmal die GroKo angepimmelt. Zum Teil absolut zu Recht, ist völlig okay, aber wir reden über einen Tweet und hören offensichtlich auch so schnell nicht wieder auf. Ich finde es jetzt langsam lächerlich. Das okay, wollte ich dazu sagen. Dann würde ich da gerne wiederhalten. Nein, wir reden nicht über einen Tweet, sondern wir reden über ein Thema, das mich interessiert. Das Thema ist, kann man die Überwachungsstaaten Russland und China mit dem Überwachungsstaat Deutschland vergleichen, wenn man das aus Sicht eines Netzbürgers betrachtet? Das ist die Frage. Ich hätte sie auch anders stellen können, aber der Tweet war halt der Auslöser dafür. Und ich finde die Antworten, die ich darauf bekomme, durchaus interessant. Deswegen, an der Stelle bitte nicht abwürgen. Und wir haben in diesem Endformat schon wesentlich schlimmere Themen, ganz ehrlich. Ich wollte auch nichts abwürgen, das ist nicht das Problem, nur ich denke, dass eine politische Diskussion über den Vergleich Russland-China, Überwachungsstaat und Ähnliches vielleicht nicht auch gerade auf der Basis eines Tweets passieren sollte. Ich will da gar nichts abwürgen. Nur es kam mir jetzt langsam ein bisschen komisch vor, weil es sehr häufig ganz ernste Themen gibt, die viel eher abgewürgt werden und die eigentlich auch wichtig sind. Aber ist okay. Alles klar. Okay, dann sind wir uns da doch einig. So, dann der nächste war der... Was? Nee, der Roni war zuerst dran, genau. Yes. Nochmal, genau, Sami. Ich glaube, Secor hat einfach nur irgendwie eine Einleitung gesucht und dann hat man diesen Tweet irgendwie herangezogen. Das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Auch nochmal zu dieser Überwachungskiste. Eigentlich hatte ich hier zwei Sachen. Da gibt es, wir merken das ja quasi nicht, dass wir überwacht werden, wenn der Überwachungsstaat uns sozusagen einen Benefit gibt. Ja, also wenn ich irgendwie bei Google meine Dinge da online schalte und irgendwie mein wie sagt man so schön, meine Herzfrequenz oder so weiter, also dieses Google Fit und so weiter, dann habe ich ja irgendwie ein bisschen Benefit davon, Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie abgelenkt, habe ich ein bisschen Benefit davon, habe mal irgendwie meine Gesundheitsdaten, also diese Quantified Self-Bewegung und so weiter, und gleichzeitig hat man irgendwie eine Überwachung davon. Und das Gleiche kann man eben auch machen bei einem Überwachungsstaat. Man sagt einfach, ja, die Leute, die eben irgendwie mal einen Scheiß gebaut haben, die kriegen irgendwie schnell einen Kita-Platz, also die Eltern. Und davon weiß man einfach gar nichts, sondern Menschen fangen sich automatisch an, so zu verhalten, dass sie quasi weniger in der Gesellschaft anecken würden. Obwohl man denen das nie gesagt hat, was jetzt passiert, damit man in dieser Gesellschaft nicht aneckt, sondern man passt sich ja automatisch an. Denn andere haben ja irgendwie Glück mit ihrem Verhalten. Und es ist einfach nur eine Theorie. Man kann ja jetzt auch wundervolle Verschwörungstheorien daraus stricken. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, hey, warum sollte man sagen, dass man überwacht wird, wenn man ja irgendwie Benefit davon bekommt und dann akzeptiert es die Gesellschaft sogar. Ja. Wobei, also ich weigere mich, da die pseudokostenlosen Dienste von Apple, Google und all den anderen Data-Minern der Zwangsspaßung einer Vorratsdatenspeicherung in einen Topf zu werfen. Es ist tatsächlich ein gravierender Unterschied, ob ich freiwillig Google benutze, um nach etwas zu suchen, wohl wissend, dass die daraus ein Profil bilden, oder eben alternativ auf DuckDuckGo beispielsweise zurückgreife und dem Versprechen glaube, dass die das eben nicht tun. Und im Gegenzug dazu einen Staat habe, der einfach mal beschließt, du bist potenzieller Terrorist, weil du Bewohner dieses Landes bist. Und deswegen werden wir in Zukunft uns genauer angucken, mit wem du wann worüber kommunizierst. Und das ist halt schon das Wesensmerkmal eines Überwachers. Natürlich kann man sagen, ist ja alles nicht ganz so schlimm und es könnte viel schlimmer sein. Aber wie Hermi vorhin so schön ausgeführt hat, ist nicht weh. Und wenn es weh tut, ist es meistens zu spät, um sich dagegen zu wehren. Also nicht vergleichbar. Darf ich darauf antworten oder darf ich mich anstellen? Nee, klar, mach. Bitte. Okay, also natürlich hattest du recht, das kann man jetzt nicht unbedingt mit einem Überwachungsstaat vergleichen, die ganzen lustigen Apps. Aber es ist eben das, vor 20, 30 Jahren wäre das eben undenkbar gewesen, wenn ich meinen Großeltern erzähle, wo überall mittlerweile Daten verwendet werden, dann schlagen die sozusagen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das ist eben, hey, ich habe davon irgendwie einen Benefit, ne? Also meine Stauerkennung in meinem Auto ist total super. Und das ist eben eine schöne Sache. Natürlich hat das wenig erstmal mit dem Überwachungsstaat zu tun, wenn man davon ausgeht, dass die ganzen Daten nicht an die staatlichen Behörden weitergereicht werden, also Bewegungsdaten und so weiter. Ja, also die Wirtschaft kann ja auch beziehungsweise kann ja eben Dienstleister für den Staat dann sein. Und jetzt habe ich gerade irgendwie meine Punchline verloren. Weiß ich nicht. Kann es sein, dass dein Handy irgendwie neben einem so, die Verbindung ist gerade ziemlich schlecht. Oder ist es wieder bei mir? Nee, ist generell. Aber ich kann das auch sagen. Okay. Sorry, Ronny. Ich hab mitbekommen, was du gesagt hast. Und ja, du hast natürlich recht. In dem Moment, in dem meine Finden über den Umweg Diensteanbieter, Krankenkasse und dann zum Start kommen, dann ist es am Ende auch völlig egal, ob ich die Daten hergegeben habe oder entnommen. Kann ich dazu noch kurz was ergänzen, wo wir gerade das Thema haben? Ich nehme das an, ja. Es geht ja nicht nur darum, also Überwachung bedeutet ja nicht nur, du sagst irgendwas, was irgendjemandem da oben nicht passt und dann wirst du irgendwie in den Knast gesetzt, sondern in einem weiteren Kontext kann das ja auch bedeuten, dass man sich als Staat quasi auch einfach nur irgendwie brave Bürger wünscht, im Sinne von, wenn irgendjemand auffällig ist und ich weiß, dass der irgendwie immer zu schnell fährt, weil das Auto das aufzeichnet, dann suche ich den vielleicht bei Verkehrskontrollen gezielt heraus oder ich schicke ihm öfter das Finanzamt auf den Hals oder ich mache es ihm schwerer, einen Kita-Platz zu suchen und so weiter. Und so kleine Mini-Repressalien, die irgendwie eine Verhaltenskorrektur auslösen sollen, haben wir zum Beispiel schon mit der Schufa oder wir haben zum Beispiel die Nummer mit mach einen Fahrtenschreiber in dein Auto, lass aufzeichnen, wie du fährst und dafür wird deine Versicherung billiger oder verschiedene Gesundheitstarife bei der Krankenkasse zum Beispiel. Allerdings ist es genau das, um was es geht, nämlich, dass du irgendwann anfängst, eine Schere im Kopf zu haben, die eben entsprechend filtert und dich dazu veranlasst, dein Verhalten anzupassen. Und genau das ist das Wesen, das Ende der Freiheit. Also in dem Moment, in dem ich mein Verhalten verändere, um Nachteile in welcher Form auch immer abzuwenden, habe ich halt das Problem. So, jetzt darf aber der Bastian, der wartet schon sehr lange. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Also erstmal schönen guten Abend. Zu dem, glaube ich, dem Fokus, den Seko hatte, glaube ich, war auch nicht eine Tweet-Diskussion. Ich fand es auch ziemlich seltsam, dass das hier in den Vordergrund gestellt wird, sondern das war das Thema. Und da, liebe anwesenden Zuhörer, wenn jemand sagt, er kriegt ja da eine Auskunft oder eine Benachrichtigung, wenn er mit irgendeiner Überwachungsmaßnahme nach welchem Gesetz auch immer konfrontiert worden ist, das ist wirklich so nicht der Fall. Ich denke mal, die letzte Statistik war vielleicht so bei 10%. Das bewegt sich im gleichen abenteuerlichen Bereich wie der sogenannte Richtervorbehalt. Der Richtervorbehalt heißt, es ist ja nur so eine Maßnahme gegen so einen bösen Bürger, erst angeordnet werden muss durch einen Richter, der prüft das. Ja, dummerweise in 0,3% Fällen oder 0,9% Fällen werden solche Maßnahmen, die von der Staatsanwaltschaft oder wem auch immer beantragt werden, abgelehnt. Das ist völliger Bullshit. Dazu glauben, dass wir in einem so sorgsamen Rechtsstaat wären, dass wir da informiert werden, dass uns umsorgt wird und dass unsere Rechte geachtet werden. Das ist genau das Gleiche, dass du da selbstverständlich die Möglichkeit hast, beim Verfassungsschutz des jeweiligen Landes, auch des Bundes, eine Auskunft über dich einzuholen. In aller Regel enthält die Auskunft, wir können Ihnen keine Auskunft geben, weil wir unsere Quellen schützen müssen. Das ist alles Spiegelfechterei. Schon ganz wichtig und auch bin ich auch dankbar, dass man dieses Thema, was wir eigentlich sonst so nicht tun, mal hier diskutiert und wünsche da freundliches Spiegelfechten noch. Danke. Halt, bevor du verschwindest, habe ich dich gerade richtig verstanden. Du sagtest, 10% der durchgeführten Überwachungen münden irgendwann in der Benachrichtigung des Überwachten über die stattgefundene Maßnahme. Eine Quelle, gibt es irgendetwas, wo ich das, worauf man das einigermaßen verlässlich beziehen kann? Kann man das irgendwie verwurschen? Naja, ich hatte schon befürchtet, das kommt. Ich such mal. Also ich habe so eine tollen Quellen und natürlich kommt es immer darauf an, wie seriös die sind. Aber das ist ungefähr so wie die Funkzellenabfrage und die betrifft ja auch keinen. Aber ich such mal und wenn ich die finde, dann schicke ich die euch natürlich zu. Mein Dank wird ja endlos nachschleichen. So, jetzt der Wickbold, dann der Michael Ebner. Ja, muss man da nicht differenzieren erstmal zwischen der Überwachung an sich und der massenhaften Datenerhebung, um sie auszuwerten. Ja, das ist ja ein also eigentlich ist das ja das Problem der Empirie und der Evidenz. Ja, also letztendlich beschreibe ich sozusagen Gefährder oder wie man diese Person auch immer oder diese Gruppe auch immer bezeichnet, die man da als Raster sozusagen definiert oder als Risiko, das ist ja eine Sache des Risikomanagements beziehungsweise des Sicherheitsmanagements, dass man halt eine bestimmte Gefährdung sieht. Ja, und diese Gefährdung wird eingestuft mit einem bestimmten Rating oder wie auch immer. Und da stellt man halt Fragen rein sozusagen und ermittelt dann sozusagen empirisch, sage ich mal, bei bestimmten Personen ein bestimmtes Risiko. Ja, das ist ja erstmal das eine. Und allein diese massenhafte Datenerhebung und diese Empirie ist ja erstmal schon mal sehr fragwürdig. Ja, kann man empirisch, sage ich mal, Personen unter Verdacht setzen sozusagen oder halt irgendwie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Das ist ja die Frage, ob man das sollte oder ob man da eine evidente Basis braucht einfach, ja, um dann eben die Überwachung anzuordnen zum Beispiel. Ja. Also wie gesagt, das sind, also ich brauche letztendlich bräuchte ich ja normalerweise Beweise oder müsste ein Verfahren anstrengen, ja, dass ein bestimmter Verdacht vorliegt, ja. Aber genau das ist ja der Wesen, dass genau das eben nicht passiert. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, was du meintest. Ja, aber die Überwachung erfolgt ja, also ich meine, die Nomenklatur ist für mich da das Problem. Ja, Überwachung ist was anderes, sage ich mal, als eine Sicherheitseinstufung. Okay. So, dann Michael Ebner noch was. Ja, spontane Idee wegen dieser Geschichte. Wir haben doch 4 Landtagsfraktionen. Die könnten doch mal nachfragen, wie oft bei solchen Anfragen ein Standardtext rausgeht, so à la, wir müssen unsere Quellen schützen oder welche Standardtexte es da überhaupt gibt und in welcher Häufigkeit die verwendet werden und wann wirklich individuelle Auskunft gegeben wird. Das ist eine sehr gute Idee. Ich ping da mal an. Danke dir. So, jetzt habt hier gerade niemand mehr am Mikro. Ich habe jetzt halt selber noch eine Frage im Kopf, aber wenn ich die jetzt 10 Minuten vor Ende stelle, dann brennt hier der Baum. Dementsprechend spare ich mir das auf nächste Woche auf. Hat noch jemand von euch was? Also mit euch meine ich jetzt sowohl natürlich das Podium als auch die Zuhörer. Wir haben jetzt halt 2 sehr lange Themen des Bufos diskutiert, also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr jetzt halt nochmal ans Mikro gehen wollt und Fragen stellen. Das dürft ihr ganz ausdrücklich. Sollt ihr sogar. Ich hätte noch einen Werbeblock. Jetzt war der Roni gerade noch da. Ja, dann ist der Roni zuerst. Nein, Werbeblöcke sind sinnvoller als meine Quatschfrage, die ich gerade stellen wollte. Okay, gut. Dann Hermi und dann Ronis Quatschfrage, falls sich niemand anderes mit irgendwas anderem zu Wort meldet. Ja, also eigentlich hat mich irgendeine Frage im Pad draufgebracht, so unter dem Motto, kann man dem Bufo Vorschläge geben für Umfragen? Im Zweifelsfall, wenn da tatsächlich eine ernsthafte Absicht dahinter steckt, ja, das könnt ihr. Da gibt's sogar eine Wiki-Seite dafür, wie ihr vorgehen müsst, wenn ihr E-Mails an Mitglieder rausschicken möchtet oder Umfragen. Ich schmeiße den Link ins Pad. Noch dazu gesagt, die Mitgliederverwaltung ist natürlich immer sehr dankbar, wenn Leute Input liefern, die irgendwie bundesweit Leute mobilisieren sollen oder in irgendeiner Form von Interesse sind für die Partei und für die Mitglieder. Sehr gut. Und jetzt der Roni. Na gut, dann habe ich schon fast 3 Sachen. Also die Karten für den 32C3 sind ausverkauft, nur so noch zur Info. Dann, wir könnten ja eine Umfrage machen, welche Fragen in eine Umfrage kommen könnten. Und was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten so als Frage? Okay, und alle Shitstorm-E-Mails leite ich an dich weiter, okay? Ach, fuck. Ja, schon klar. Ja, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Aktuell sehe ich keinen Grund, diese Frage nicht zu beantworten und dann interessiert mich das auch. Ich will einen S. Aber ich fürchte, ich werde mir selber kaufen. Hermi? Ich habe eigentlich, doch, der Time Codex hatte mir letztens vorgeschwärmt von einem neuen Küchengerät, aka einem elektrischen Wok, der irgendwie ganz toll sein soll. Das finde ich gar nicht schlecht. Marc? Ich will mir eine Taschenlampe bauen mit ein paar 100 Watt LEDs. Und die brauche ich noch. Wofür das denn? Willst du Hirsche paralysieren? Nö, einfach mal wieder ein bisschen Elektronik basteln. Das heißt, wenn über Nordhimmel hell wird. Es gibt da interessante Videos auf YouTube dazu und ich finde die geil. Und sowas kann man mal nachbauen. Nordlichter über Neumarkt? Genau. Also Neulichter quasi. Jo, Marc, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich stelle mich auf den Balkon, das will ich sehen. Kannst du dann direkt noch Piratensignee irgendwie mit reinprogrammieren und so eine Scherze? Ich weiß nicht, ob man das so fokussieren kann. Aber den Step-Up-Booster für 35 Volt, den habe ich schon. Hervorragend. Erinnere mich dran, dass ich über Weihnachten nicht nordwärts gucke. Das kann ja nur schief gehen für die Augen. So. Ja, wenn jetzt halt keiner mehr Fragen hat und wir die Spaßfrage des Abends auch schon abgehandelt haben, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als an dieser Stelle schon Schluss zu machen, oder? Ja, ist voll okay. Ich habe noch nichts zu Abend gegessen, weil ich nämlich erst um 9:03 ins Hotelzimmer gestürmt bin. Das heißt, ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt Feier machen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst und in diesem Sinne ziehe ich jetzt hier mal die Eigennutzkarte und schließe die heutige Bufo-Sprechstunde um 21:55 Uhr. Ich danke euch allen sehr für die Anwesenheit. Ich danke euch für die Fragen, für die Wortbeiträge, dem Buffe für das Redestehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche am Montag wieder. Und möglicherweise auch der eine oder andere auf der Marina Kassel am Wochenende. Ich werde nämlich da sein. Alles klar. Vielen Dank für die Moderation, Geoffrey. Vielen Dank für die Teilnahme, die nette Diskussion und allen zusammen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Schönen Abend. Vielen Dank und gute Nacht.